Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Make sure that your Christian faith is not a fantasy, it's a reality. Sorge dafür, dass dein christlicher Glaube keine Fantasie ist, sondern Realität. Living in the resurrection power of our Jesus. Lebe in der Auferstehungskraft unseres Jesus. Now, verse 18, he says this. In Vers 18 sagt er, it would also mean that those believers in Christ who have passed away have simply perished. Es würde auch bedeuten, dass die Gläubigen in Christus, die bereits verstorben sind, einfach verendet sind. So now he's talking about people who have been Christians. Jetzt spricht er über Menschen, die Christen waren. And who believed in the Christian faith. Und an den christlichen Glauben glaubten. And they have already died. Und die bereits verstorben sind. And now Paul is saying, if that's what really happened, that Jesus didn't rise from the dead. Paulus sagt, wenn Jesus wirklich nicht von den Toten auferstanden ist. Then they simply perished. It means they've simply stopped to exist. Dann sind sie einfach verendet. Das heißt, sie haben einfach aufgehört zu existieren. So, what's the point? Welchen Sinn hat es also? Of even becoming a Christian if after death everything is over anyhow. Christ zu werden, wenn nach dem Tod sowieso alles vorbei ist. There is really no point then to live in any way a good life. Es hat dann wirklich keinen Sinn, in irgendeiner Weise ein gutes Leben zu führen. In fact, if this would be the truth, wenn das die Wahrheit wäre, when life is hard, you might as well commit suicide. Und das Leben hart ist, kannst du genauso gut Selbstmord begehen. Because it's all over. Denn dann ist alles vorbei. So Paul is trying to show this Christian how ridiculous it is to even believe that Jesus didn't rise from the dead. Paulus versucht, diesen Christen zu zeigen, wie lächerlich es ist, überhaupt daran zu denken, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. And look how much further he makes this same point. Schau, wie viel weiter er diesen Punkt ausführt. He says, if the only benefit of our hope in Christ is limited to this life on earth. Er sagt, wenn der einzige Vorteil unserer Hoffnung auf Christus, auf dieses Leben auf der Erde beschränkt ist, we deserve to be pitied more than all others. Verdienen wir es, mehr als alle anderen bemitleidet zu werden. I wonder why he said that. Ich frage mich, warum er das gesagt hat. Let me talk a little bit about this point here. Lass mich ein wenig über diesen Punkt sprechen. See, I don't believe that the hope of Christian life is this earth or the life after this earth. It's both. Ich glaube nicht, dass sich die Hoffnung des christlichen Lebens auf diese Erde oder auf das Leben nach dieser Erde beschränkt. Es ist beides. Jesus has already right now given us life and life abundantly. Jesus hat uns bereits jetzt das Leben und das Leben in Fülle geschenkt. And also there is an incredible life after this life on this earth. Es gibt auch ein wunderbares Leben nach diesem Leben auf dieser Erde. But why does Paul then say life is to be pitied more than all others if we believe that Jesus didn't rise? Aber warum sagt Paulus dann, dass das Leben mehr zu bedauern ist als alles andere, wenn wir glauben, dass Jesus nicht auferstanden ist? Because I want you to remember. Vergiss nicht. The Bible is very clear that there is persecution for those who truly live the Christian life. Dass die Bibel ganz klar sagt, dass es Verfolgung für diejenigen gibt, die wirklich das christliche Leben leben. There will be people who will be rejecting us. Es wird Menschen geben, die uns ablehnen werden. For Jesus we voluntarily suffer. Für Jesus leiden wir freiwillig. Right this week actually. Diese Woche. A friend asked a question. Hat eine Freundin mir eine Frage gestellt. This friend said, "What I do, it's very difficult at the moment for me." Diese Freundin sagte, was ich tue, ist im Moment sehr schwierig für mich. Because I'm the only Christian in my family. Weil ich die einzige Christin in meiner Familie bin. All my relatives and they are all lying and doing things wrong and I'm standing up against that. Alle meine Verwandten lügen und tun Falsches und ich stelle mich dagegen. So it's very hard, I'm suffering. Es ist sehr schwer, ich leide. I gave her the honest answer, I said, you are extremely blessed. Ich gab ihr eine ehrliche Antwort, ich sagte, du bist sehr gesegnet. You are worthy to suffer for the truth, which is the person, Jesus Christ. Du bist es wert, für die Wahrheit zu leiden, die eine Person ist, nämlich Jesus Christus. And I believe Paul is speaking here from a natural point of view. Ich denke, Paulus spricht hier von einem natürlichen Standpunkt aus. Because from a natural point of view, as a Christian, you don't live like the others. Denn von einem natürlichen Standpunkt aus betrachtet, lebst du als Christ nicht wie die anderen. You're honest and therefore many times things are to your disadvantage. Du bist ehrlich und deshalb sind viele Dinge zu deinem Nachteil. you don't just live out your own desires in regard of how it hurts others. Du lebst nicht einfach deine eigenen Wünsche aus, ohne Rücksicht darauf, ob es anderen schadet. So if your hope is only for this life, wenn deine Hoffnung nur auf dieses Leben gerichtet ist, and then you're still a Christian following Christ and willing to suffer for him, und du trotzdem ein Christ bist, der Christus nachfolgt und bereit ist, für ihn zu leiden, Paul says we are supposed to be pitied more than anybody else in this earth. Dann sagt Paulus, sollten wir mehr als alle anderen auf dieser Erde bemitleidet werden. If you really think, wenn du wirklich denkst, if life only would be here for this earth, dass das Leben nur für diese Erde wäre, then you might as well just make the most to get everything out of this life than this life has to give you. Dann könntest du genauso gut das Beste aus diesem Leben machen, um alles zu bekommen, was dieses Leben dir zu geben hat. But we know that as Christians we don't live focused on this earth. Aber wir wissen, dass wir als Christen nicht fokussiert auf diese Erde leben. Paul said, I'm very happy to suffer because there's a glory waiting for me after this life. Paulus sagt, ich bin sehr froh zu leiden, weil nach diesem Leben eine Herrlichkeit auf mich wartet. Paul did a whole lot of things looking at the future life. Paulus hat eine ganze Reihe von Dingen getan, die auf das zukünftige Leben ausgerichtet waren. And as he did so, looking at the future life, und während er das tat, mit Blick auf das zukünftige Leben, Paul always understood that any sacrifice for Christ on this earth is worth it. Verstand Paulus immer, dass jedes Opfer für Christus auf dieser Erde es wert ist. Otherwise, we are really to be pitied. Ansonsten sind wir wirklich zu bemitleiden. We read in the Old Testament too how David struggled with this. Auch im Alten Testament lesen wir, wie David damit kämpfte. How come the people who fear God, they go through difficult times, but the godless people, they seem to have a great life? Wie kommt es, dass die Menschen, die Gott fürchten, schwere Zeiten durchmachen, aber die gottlosen Menschen, sie scheinen ein tolles Leben zu haben? We always have to remind ourselves. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. The ones who only live for this momentary pleasure here, they are the ones to be pitied. Diejenigen, die nur für das momentane Vergnügen hier leben, sind in Wirklichkeit diejenigen, die bemitleidet werden müssen. We don't have to be pitied because we know life is far beyond this earth. Wir brauchen nicht bemitleidet zu werden, denn wir wissen, dass das Leben weit über diese Erde hinausgeht. So, find hope. So, finde Hoffnung. Find hope today. Finde heute Hoffnung. Life is not only here on this earth. Das Leben ist nicht nur hier auf dieser Erde. The best life is waiting for you. Das beste Leben wartet noch auf dich. See you tomorrow. Bis morgen.